das Beste nur für uns. Es fällt euch oft genug auch schwer, für uns zu sorgen. Ja, Kinder großziehen, das ist eine große Kunst. Kaum, dass wir geboren sind, gibt es viel Arbeit mit dem Kind. Und Mutter muss nachts noch immer aufstehen, bis wir ein wenig größer sind. Die Mutter nimmt uns an die Hand und bringt uns zum Kindergarten hin. Wir stellen viele Dinge an und können die Schulzeit kaum erwarten. Ihr sollt so bleiben, wie ihr seid, geliebte Eltern. Ihr tut Tag ein, Tag aus das Beste nur für uns. Es fällt euch oft genug auch schwer, für uns zu sorgen. Ja, Kinder großziehen, das ist eine große Kunst. Wir müssen in der Schule lernen, die Eltern helfen uns im Haus. Und irgendwann kommt mal der Tag, da ziehen wir zu Hause aus. Vater und Mutter sind jetzt Freunde, wir brauchen ihren guten Rat. Wir bedanken